Tag von 8 bis um 4. Da sitz ich im Büro und ich denk bei mir, wie es wär am Ende der Welt, allein in der Wüste, verirrt im Dschungel, ohne Wasser, ohne Geld. Alle schreiben hier im gleichen Takt, und warum hab ich nicht meine Koffer gepackt und wink mit dem Daumen an der Autobahn, um einmal zu sehen, wo die Straßen hingehen und dann loszufahren. Ich wollte nie einer von denen sein, ich wollte Abenteuer ohne Krankenschein. Ich wollte nie einer von denen sein, von denen ich einer bin, doch ich hab immer noch den Anzug an, den jeder trägt, und leb hier das Leben, das hier jeder lebt. Ich wollte es nie, hab's aber immer gemacht. Ich hab immer nur rund um die Uhr drüber nach und gedacht. Ich wollte nie einer von denen sein, ich wollte Abenteuer ohne Krankenschein. Ich wollte nie einer von denen sein, von denen ich einer bin. Ich wollte nie einer von denen sein, ich wollte Abenteuer ohne Krankenschein. Ich wollte nie einer von denen sein, von denen ich einer bin. Oh, ich schau die Karten an, dass ich nicht warten kann, weiß ich ganz genau, ich will die Sonne sehen, das ganze alte Kram. Ist ein Grund zu gehen. Ich wollte nie einer von